Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, ich wollte euch erstmal ein kurzes Update geben. Ich trinke ja jetzt seit vorletzten Dienstag, also Dienstag vor 2 Wochen jetzt, also morgen vor 2 Wochen, dann trinke ich seit, also morgen trinke ich seit 2 Wochen dann keinen Kaffee mehr. Und ich muss sagen, die Ergebnisse sind beeindruckend, also so vom Wohlbefinden, vom Tiefschlaf. Von der Kraft, die ich einfach habe, jetzt auch beim Kreuzheben und so weiter, weil wie der ein oder andere von euch ja weiß, ist Kreuzheben ja so eine sehr, sehr intensive Geschichte für das ganze Nerven- und Muskelsystem, weil das wirklich viele Muskeln intensiv und das Nervensystem intensiv beansprucht. Und danach müsst ihr euch mal Videos hierzu angucken auf YouTube, wenn Menschen Kreuzheben machen. Gut, die nehmen auch 200, 300 Kilo und so weiter, wie die dann die Stange loslassen und wie denen dann der Kreislauf weggeht und die klappen einfach um. Das kannst du auch schon in meiner Gewichtsklasse haben mit 100 oder 140, 150 Kilo, was ich so nehme. Da kannst du auch mal ohne weiteres, dass dir der Kreislauf weggeht. Damit hatte ich auch früher immer hart zu kämpfen, als ich noch Kaffee getrunken habe, muss ich sagen. Seitdem ich jetzt keinen Kaffee mehr trinke, muss ich wirklich sagen, waren die paar Versuche im Gym also wirklich überzeugend. Also das ist viel kreislaufstabiler. Das ist so mein Fazit daraus. Also ich vermisse morgens gar nichts, ich komme top aus dem Bett. 6:30 Uhr, 7 Uhr bin ich immer maximal am Start und ja, so läuft das. Und da war ich halt wirklich beeindruckt, dass die Geschichte jetzt beim Kreuzheben, dass ich da also weit weg von diesem anstrengenden Kreislaufpunkt halt wirklich entfernt bin und ich führe das wirklich auf den Kaffee zurück. Also kann ich dem einen oder anderen von euch empfehlen, probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, die ersten Tage sind hart. Wenn man auf den Kaffee verzichtet, dann hat man ein bisschen Kopfschmerzen. So nach 2, 3 Tagen geht das aber definitiv weg und dann braucht man eigentlich nur ein stabiles Mindset und dann war es das auch schon mit dem Kaffeekonsum. So schnell ist man es los. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber war easy. Ja, Männer, wie ich aus den Kommentaren entnehmen konnte, ist es so, dass dem einen oder anderen das Konzept der Wall noch nicht so richtig geläufig ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal anhand von zwei Beispielen, wie sich das mit der Wall verhält. Also wenn Frauen durch die Wall gegangen sind, wie sich das auf ihre Optik auswirkt. Und wie gesagt, habe ich zwei Beispiele für, die möchte ich euch einfach mal zeigen, um sich das mal zu verbildlichen. Wie gesagt, ich bin ja jetzt 1981 geboren, ich bin jetzt 38 Jahre alt und deswegen habe ich natürlich, kann ich genau diese Beobachtungen, die ich euch auch gleich zeige, anhand von Real-Life-Erfahrungen natürlich immer bestätigen. Also wenn ich jetzt einfach mal meine erste Freundin beispielsweise, da war ich 15, sie war 14, wir waren auch irgendwie 4 Jahre miteinander im Gange, so 3,5 Jahre oder sowas, so eine typische Kinderliebe quasi. Und wenn ich jetzt einfach mal gucke, die ist also quasi doppelt durch die Wall gegangen. So, logischerweise werde ich euch hier keine Bilder von ihr zeigen, die sind in Social Media zu sehen, aber mache ich natürlich nicht, weil einmal will ich natürlich das nicht auf mich laden und irgendwelche Probleme bekommen und andererseits möchte ich sie logischerweise auch nicht bloßstellen, hat ja kein Mensch verdient. Geht aber einfach darum, dieses Konzept mal zu verstehen. Und das ist natürlich dann auch erschreckend, wenn man jetzt sieht, was aus mir geworden ist. Also ich, kleiner Lörres, damals 15 Jahre alt, so das ist jetzt 23 Jahre später und ich stehe ja so ganz gut da. Also, ne? Also ich bin zumindest zufrieden, wenn ich in den Spiegel gucke. Also sage ich mal, ich stehe so ganz gut da. Wenn ich mir sie jetzt angucke, sie ist augenscheinlich nicht mal mehr eine 4. Also das ist wirklich erschreckend. Sie war damals so, sie war wirklich ein süßes Schnuckelchen und aber sie ist nicht mal mehr eine 4 auf der SMV. Das ist wirklich erschreckend. Also rein optisch würde die überhaupt nicht mehr zu mir passen. Die sieht aus wie kurz bevor sie eine Oma ist quasi. Dabei ist sie nur 37. So. Und das sind natürlich jetzt viele aufgrund einfach meines Alters. Habe ich natürlich diese Erlebnisse und kann natürlich jetzt durch die Zeit so ein bisschen durchschauen einfach und sehe, wie sich das Ganze entwickelt. Und auch dahingehend bin ich wahnsinnig red-pilled. Das heißt, wenn ich jetzt eine 28-Jährige sehe, ich weiß, der ein oder andere in den Kommentaren, der mag das einfach nicht hören, aber das ist halt einfach die Realität. Wenn ich jetzt eine 28-Jährige sehe, dann weiß ich, wie viel Zeit, also wie viel Blüte sie mir quasi noch bieten kann. So, und da ich jetzt Female Nature natürlich vollends für mich verstanden habe und weiß, dass sie quasi mit den ganzen Nachteilen, die Female Nature für uns Männer halt noch so mitbringen, weiß ich halt einfach darum, dass sie wird also ihre Blüte verlieren und sie wird auch nicht mehr angenehm und umgänglich sein nach einer gewissen Zeit. So, dann habe ich zwei Dinge, auf die ich überhaupt nicht stehe. Also nicht blütig mag ich nicht und anstrengend im Umgang mag ich auch nicht, sondern habe ich zwei Dinge, die ich nicht haben will. wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre damals zu meinen Blue-Pill-Zeiten, muss ich wirklich sagen, wäre ich bereit gewesen, den optischen Verlust einer Frau in Kauf zu nehmen, wenn sie dann wirklich ein guter Mensch gewesen wäre. Dann hätte ich gesagt, okay, ich sehe drüber weg, wir werden alle alt, ist überhaupt kein Problem. Wenn du denn ein guter Mensch bist und mir wirklich loyal und dieses Wort in Kombination mit Frauen gleich zur Seite schieben, dann mache ich nochmal ein anderes Video zu. Wenn man das, wie gesagt, alles verstanden hat, wie sich das Ganze entwickelt und wie sich das Ganze verhält, muss ich sagen, ja, ich kann da kein Long-Term-Engagement mehr machen. Für mich ist die Nummer dahingehend durch, habe ich auch in anderen Videos schon gesagt, auch wenn es den anderen, wenn er das nicht hören will. Aber das ist halt meine Realität, muss nicht eure Realität sein. Da müsst ihr eure eigenen Erfahrungen machen. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall von meinen Erfahrungen lernen könnt. Und ja, wie gesagt, auch bei meiner Ex ist das halt auch so, habe ich in einem anderen Video auch gesagt, sie war halt wirklich eine glatte 10, wenn man so will. Also dieses, was ich 9,5 nenne, ist eine 10. Das war sie halt noch vor 10 Jahren mit 28. Also Wahnsinn, atemberaubend. Und 10 Jahre später ist das nicht mehr ansatzweise diese strahlende Blüte. Das geht so schnell, rasend schnell verloren. Und deswegen habe ich auch viele Freunde, das sind die so für mich sogenannte Milfbuster. Also die zielen auf die Damen so in den 40ern ab. Und da muss ich euch sagen, so, ich bin jetzt beispielsweise auf der Peak meiner SMV quasi. Ich habe eine Zielgruppe, in der ich mich bedienen kann, von Damen, sage ich jetzt einfach mal, von 18 bis 50 Jahre alt. Oder auch, wie auch immer, das reizt mich zwar nicht, aber ich weiß, dass das definitiv so ist. So, wenn ich jetzt beispielsweise im Gym einfach mal zu lange irgendwie da rumgucke und ich gucke so eine ältere Pflaume, sage ich jetzt einfach mal, zu lange an, die ist 48 und das war jetzt von mir gar nicht so beabsichtigt, aber den Fehler habe ich auch schon mal einfach so geguckt und dann hat zu lange irgendwie den Blickkontakt gehabt und dann hat die das als Flirtversuch interpretiert und von da an hat die ganze Zeit nur noch meinen Blick gesucht, also die wollte ran. So, und ich natürlich absolut nicht mehr, weil die ist natürlich jenseits für mich von der SMV, hat sie quasi, stellt sie gar nichts mehr dar. Das ist nichts gegen den Menschen persönlich, aber das ist halt nicht mehr das, auf was ich persönlich stehe. Ja. Damit wollte ich halt nur sagen, ich habe halt jetzt dieses breite Spektrum an Frauen, aus dem ich mich bedienen kann. Jetzt ist es allerdings auch so, je älter jetzt die Frauen nach oben raus werden, insbesondere über 30, die sind wahnsinnig leicht zu haben, kann ich euch sagen. Das ist überhaupt keine Kunst mehr. Also es ist wirklich anspruchsvoller oder es ist auch was Besondereres, sich ein junges Küken klarzumachen, meinetwegen eine 21- oder eine 20-Jährige, weil die hat natürlich auch die Orbiter, also die hat die Bewerber, die kennt das jeden Tag. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie oft die beworben und umworben und geschmeichelt und für sie irgendwas gemacht und gesimpt wird. Und das hat die Ältere, die jetzt durch die Wall gegangen ist, also die Wall, man sagt 30 ist so, da geht die Frau durch die Wall, verliert also ihre erste große schöne Blüte. Es gibt nach wie vor immer noch 35-jährige Frauen, die sind toll in Form und so weiter. Und aber sie sind nicht mehr im Vergleich zu dem Mädel, das sie mal waren mit 25, ist es natürlich kein Vergleich mehr. So, was ich sagen wollte, das wissen die natürlich auch ab diesem Alter mit 30, dann zum Beispiel, weil sie einfach nicht mehr so viele Angebote, nicht mehr ganz so viele Orbiter, nicht mehr ganz so viele Komplimente, nicht mehr ganz so viel Gesimpel. Und dann merken sie langsam, okay, das geht alles Richtung mehr meiner jüngeren Schwester. So, irgendwie mit mir ist das nicht mehr so, aber alle wollen die Kleine. Und dann wird sie langsam dankbarer oder sucht auch ihren Beta-Versorger eher. Geht aber dahin, dass, und deswegen wollte ich sagen, es sind viele Kumpels von mir, sogenannte Milfbuster, so nenne ich die, die auf die Frauen abgezielt haben zwischen 35 und 45, weil die sind nach meiner Erfahrung halt super leicht zu haben. So, die kriegen diese ganze Bestätigung nicht mehr, da braucht man nur so ein bisschen mit der und dann geht das auch schon los. Die spielen das Spiel selber, die legen die Vorlagen selber, die werden sehr schnell, die laden die Spannung, also in der Dynamik zwischen Mann und Frau sexuell sehr schnell auf. Das machen die immer, das müsst ihr mal beobachten, weil die wollen das Gespräch in diese Richtung kriegen und die wollen, dass wir Männer darauf eingehen. Für mich ist es teilweise schon schwer mit dieser Altersklasse, wenn ich mit denen rede, diese Themen immer wieder zurückzunehmen, weil ich die absolut nicht will. Und die gehen immer wieder und die sind dann auch so weit, dass sie sich quasi erklären dem Mann, was sie einem Mann alles bieten, wie viele Massagen und wie und was sie alles so. Aber wie gesagt, das ist für mich halt, hat halt keine Relevanz mehr. Hat halt eine Relevanz, wenn sie mir ihre Ware anbietet, wenn sie noch 19 ist. Das ist halt meine persönliche Sichtweise der Dinge. Ja, und wenn sie dann 38 ist oder 42 ist, dann kann das ja immer noch für den einen oder anderen akzeptabel sein. Für mich hat sie dann aber, wie gesagt, in der Polarität, das, was mich halt an dem anderen Geschlecht anzieht, hat sie dann für mich quasi nichts mehr zu bieten. So, und das kann sie auch mit einem Ferrari nicht ausgleichen. Das spielt keine Rolle. Also es geht mir tatsächlich um diese Femininität, die Jugend, das, was diese Frauen dann ausstrahlen, das ist für mich interessant für ein kurzes Engagement, aber nicht später, weil da sehe ich halt dieses durch die Wall gegangen und das spricht mich überhaupt nicht mehr an. Kann ich nicht ändern, das ist Biologie. Und um euch das jetzt hier mal zu verbildlichen, habe ich hier mal zwei Beispiele einfach, damit ihr nachvollziehen könnt, damit ihr denkt, oh, was redet der Coach Magic da die ganze Zeit? Das klingt für mich wie Hocus Pocus. Nein, absolut nicht. Und deswegen habe ich hier diese zwei Beispiele rausgesucht. Mache ich jetzt einfach mal auf, dass wir uns das gemeinsam mal anschauen, würde ich sagen. So, Männer, jetzt wird es spannend. Und zwar, jawohl, ich mache mich mal ein bisschen kleiner, damit ihr mich wieder sehen könnt. Zack. So einfach ist das, da bin ich wieder. So, das ist jetzt Nelly Furtado. Die ist 3 Jahre älter als ich, die ist 1978 geboren. Und hier seht ihr jetzt ein Bild von ihr beispielsweise, da ist sie 26, würde ich sagen, 25. Also wirklich auch so in ihrer Prime. Das ist ungefähr, oh, ich mache mich mal ein bisschen weiter hoch, so. So sieht sie dann jedenfalls aus. Die hat unter anderem Songs gemacht mit Timbaland zusammen, sowas wie Promiscuous Girl. Das heißt übersetzt eine Frau, die viel bei den Männern rumgekommen ist, sage ich mal. Ihr wisst, was ich damit meine. Die auf jeden Fall auf dem Karussell unterwegs war und die ein oder andere Runde gedreht hat. Und sie hat Songs gemacht wie Man Eater. Also eine Frau quasi, die einen hohen Männerverschleiß hat. So kann man das am besten übersetzen. Also auch wieder das Karussell angesprochen und da auch auf dem einen oder anderen Pony gesessen hat. Ja, so sah sie dann aus zum Beispiel. Also da würden wir Männer jetzt sagen, und das muss ich auch sagen, definitiv eine attraktive Frau. Gibt es keine zwei Meinungen, denke ich. Ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Typ, aber dass sie definitiv hübsch ist, da kann man nichts gegen sagen. Und auch in der Blüte ihrer Jugend. So sah sie bei dem Song Man Eater aus. Also ihr seht auch immer die Links, blende ich gleich mit ein auf der Website, falls ihr das nochmal nach, als Quellenangabe quasi nochmal nachsehen wollt. So sah sie aus bei dem Song Man Eater, das ist 2006. Also da war sie dann, lasst mich kurz überlegen, 22 geboren, 78, 22 und 6 Jahre, 28 Jahre alt. So, das ist jetzt auch schon die Grenze zur Wall, also sie hat ihre Prime. Ihr müsst wissen, manche Frauen hitten die Wall ein bisschen früher, manche ein bisschen später, also das kann man jetzt nicht genau auf 30 festmachen. Es gibt auch Frauen, die gehen schon mit 26, 25 durch die Wall, das ist erschreckend. Es gibt auch Frauen, die halten sich ein bisschen länger gut, die ernähren sich gut, die machen Sport und so weiter. Und die gute Frau hat natürlich entsprechend Geld, die kann sich natürlich entsprechend erhalten, sage ich mal vorsichtig, vielleicht ein bisschen länger als die ein oder andere. Es gibt auch Frauen, die gehen erst mit 33 oder 32 durch die Wall. Aber die Wall ist gewiss, also die kommt und da geht es dann ungebremst für viele erstmal durch. Ja, so sieht sie also, ich wiederhole das hier nochmal, wie gesagt mit Linkangabe immer, dass ihr dann nachvollziehen könnt. Seht ihr ja hier, schön sauber zu lesen, das ist Nelly Furtado. Und so sieht sie jetzt, das ist jetzt 2006 und 11 Jahre später. Und das ist genau das Konzept der Wall, was ich gerade geschildert hatte, was mir als Red Pill Man natürlich völlig geläufig ist. Und euch auch geläufig sein sollte, und deswegen verbildliche ich euch das mal. 11 Jahre später sieht sie nämlich so aus. Ich mache das mal ein bisschen größer. Oh ja, ihr seht, 2006 war ihr Song Man Eater und 2017 ist es jetzt hier, seht ihr ja die Quellenangabe, wo das veröffentlicht ist, dieses Bild. 2017 sieht das so aus, als hätte sie ein paar Männer gegessen. Muss ich einfach sagen. So. Das hat sich gewaltig verändert. Das ist also nicht mehr für mich, nicht mehr. Das ist das, womit ich, worauf man sich einlässt. Und das 11 Jahre später ist das, was man bekommt. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil darauf hätte man mich nicht festtackern können damals. Das, wenn man mir, also das ist immer für mich diese sogenannte arglistige Täuschung, auf die der Blue Pillar quasi reinfällt, weil er ja nicht durch die Illusion durchschauen kann. Weil er sieht nur den Ist-Zustand. Er kann aber nicht in die Zukunft schauen. Und das ist die Superkraft, die ihr einfach habt, wenn ihr Coach Magic Videos schaut, weil das zeige ich euch. Deswegen schaut. So. Schaut euch die Oberschenkel an, schaut euch die Arme an. Es ist halt einfach jetzt 2017, ist halt jetzt einfach natürlich logischerweise 78 geboren, eine 39-jährige Frau. Sie ist definitiv durch die Wall. Sie hat ein Gewicht zugelegt und ja. So sieht das aus. Und hier habe ich nochmal ein Bild von ihr. So sieht sie jetzt heute aus, mit diesem typischen Karen-Kurzhaarschnitt. Und ja, die Frau ist natürlich fein raus, die ist Multimillionärin, die hat ihren Erfolg mit ihrer Musik. Aber macht sie das jetzt für mich attraktiver? Nein. Sie kann noch so viele Millionen stapeln. Dann nehme ich lieber 50 Euro und stecke sie in meine Tasche und gehe meinen eigenen Weg. Weil so denke ich halt. Das macht sie für mich nicht ansatzweise interessanter. Und ich finde halt erschreckend, was man damals hat, was man kennenlernt und was man dann, wie gesagt, 11 Jahre später hat, ist nicht ansatzweise mehr das Gleiche. Und wenn das die Realität ist, wie es hier natürlich jetzt auch gezeigt wird und wie ich selber auch erfahren habe, müssten die Damen einen außergewöhnlichen Charakter haben. Also wirklich einen herzensguten, loyalen, unterstützenden Charakter. Dann könnte ich darüber wegsehen. Haben sie aber auch nicht. Also haben sie für mich, nach meiner persönlichen Meinung, dann auch absolut gar nichts mehr zu bieten. Ihre Millionen können das nicht ausgleichen. So sehe ich das. Jetzt habe ich noch ein Beispiel für euch. Auch vielen bekannt, auch als ich jünger war, hatte die auch ihren Erfolg. Das ist Christina Aguilera. Ich fange mal mit dem schönen Bild an. So, so. Christina Aguilera, die hat damals auch Erfolg gehabt. Die ist 1980 geboren, die ist ein Jahr älter als ich. Und wie ihr jetzt seht, das ist ein attraktives, junges Mädchen. Auch hier wird sie so 25 gewesen sein. Und das ist genau das, was wir Männer wollen quasi. So, darauf springen wir an. Das ist diese jugendliche Attraktivität, die wir sehen wollen. So, nicht jeder findet sie jetzt vielleicht unbedingt hübsch, aber sie ist schon, also sie strahlt irgendwie was aus für mich, finde ich. Und sie hat natürlich auch die Form, sie ist schlank, sie ist jung, so alles, was wir Männer wollen. Klar ist sie natürlich auch rausgeputzt, gar keine Frage. Und ja, so sieht sie aus, wenn sie jung ist. Und so sieht sie dann ungefähr 10 Jahre später aus. Ja, sie ist immer noch der Meinung, sie kann auf die Bühne gehen. Sie ist immer noch der Meinung, sie hat so ein... Ja, wie soll ich sagen, sie leidet quasi an Wahnvorstellungen, also weil sie meint, immer noch sowas anziehen zu können. Und es ist halt wirklich hier nochmal ein anderes Bild, es ist halt wirklich erschreckend, wenn man mal bedenkt, was sie war und was sie jetzt ist. Und dazwischen liegen immer nur so 10 Jahre. Weil wie gesagt, wenn ihr die Frau mit 24 kennenlernt, ist ihr Schatten quasi schon auf der Wall. Deswegen sage ich, wenn ihr eine Frau kennt mit 18 bis 24, da gibt es noch keinen Schatten auf der Wall, aber ab 25 sieht man den Schatten von der Frau schon auf der Wall. Dann hat sie noch 5 Jahre und dann geht sie da durch. So, und das muss man sich natürlich mal begreiflich machen. Schaut nochmal, woher sie kommt und schaut nochmal, wohin sie gegangen ist. Ja, ich denke, das ist schon augenöffnend. Ich mache das mal wieder zu, weil ich will das nicht sehen. Ich habe das also nur mal aufgeklappt hier, um uns das allen noch mal vor Augen zu führen, weil ich finde, das sollten wir Männer einfach wissen. Und das ist das, was der Blue Pillar halt heiratet. Und dann findet er sich in seiner persönlichen Hölle wieder mit einer Frau, die wahnsinnig an Attraktivität eingebüßt hat, also die quasi keinen Wert mehr auf der SMV-Skala hat, weil sie hat definitiv keinen für mich jetzt mehr. Und dann hat er noch diese nervende, nörgelnde, shit-testende, gaslightende, manipulierende Frau an seiner Seite, die dann auch noch an Attraktivität verloren wird. Er ist doppelt und dreifach gestraft. Und das ist auch ein Schicksal, das auf mich auch gewartet hätte, wenn ich nicht zu MGTOW gefunden hätte und wenn ich nicht zur roten Pille gefunden hätte. Und an dieser Stelle, Dankeschön, muss ich wirklich sagen, dass ich da jetzt dieses Bewusstsein für habe und darauf nicht mehr reinfallen kann. Auch hier unten nochmal, hier haben wir nochmal eine Brigitte Bardot, ist das, glaube ich, hier nochmal, wo wir gerade hier sind, wo wir gerade beim Thema sind. Darf ich hier überhaupt fortfahren? Das ist mit Google fortfahren. Ich muss mich jetzt anmelden. Okay, lassen wir das weg, oder? Kann ich das wegklicken? Kann ich das groß machen? Ja, muss ich auch nicht. Schade. Okay, ja, Männer, ich denke, die Botschaft ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir einen Daumen hoch. Gebt mir einen Daumen hoch, auch wenn es euch nicht gefallen hat, weil Support ist ja kein Mord. Schreibt mir was in die Kommentare und ich freue mich auf eure Abos und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, Männer. Bis morgen. Tschüss.